Was haben wir verbrochen, jammert Leopold Ranzinger. Noch nie ist eine Generation so heimgesucht worden wie unsere. Zuerst die Pest in 71er Jahren, 50.000 Tote und dazu 30.000 in die Vorstädte und jetzt, 4 Jahre später, die Türken. Heute haben wir den 17. August. Seit 16. Juli, seit 32 Tagen sind wir eingeschlossen. Und seither versuchen die Türken, dass sie unsere Bastei unterminieren und in die Luft sprengen. Und irgendwann wird es ihnen gelingen. Tut er nichts an, empört sich der Großvater, der seit Tagen herumgerandelt, weil ihn das türkische Geschützfeuer ständig beim Mittagsschlaf stört. Ihr holt ja überhaupt nichts mehr aus. Ich war noch dabei, wie mir die Schweden zum Teufel gejuckt haben. Und der Thorstensen war ein anderes Kaliber wie jetzt der Kara Mustafa. Kann schon sein, gegnet sein Sohn. Aber der Schwede ist ja von selber wieder abgezogen. Blöder Bauer, der ist abgezogen, weil er unsere entschlossenen Gesichter gesehen hat, wie wir auf der Bastei patrouilliert sind. Da haben sie es vor Angst in die Hosen gemacht, weil wir sind eine Generation von Helden. Wenn die Türken euch mandeln, von der Bürgerwehr erblicken, machen sie es ja auch an, aber verlochen. Und mit den 50.000 Pesttoten brauchst du mir auch nicht kommen. Wir haben es alle überlebt, sogar dein Bruder, der Kussel, der verlot, obwohl er besoffen in der Pestgrube gelegen ist. Und heute haben wir eh schon wieder 60.000 Einwohner, leider. Wenn nicht die reichen Leute mitsamt dem feigen Leopold abgefahren wären, hätten wir schon jetzt nichts mehr zu fressen. Leider sind die Leute aus den abbrennenden Vorstädten gekommen. Aber Vater, was redet denn zusammen, beschwichtigt Frau Gertrud. Der Leopold ist eh da. Der Großvater mahnt ja den Kaiser, erklärt Robert, da der Genannte gerade eine Feuerpause benutzt, um den versäumten Mittagsschlaf nachzuholen. Und im Übrigen ist es ganz egal, ob die Türken kommen oder nicht. Die scheren sich einen Schmoren um unseren Glauben. Die brauchen Wien, damit sie weiter nach Deutschland vorstößen können. Und wenn wir wirklich Moslems wären, ist auch nichts dabei. Haben wir halt am Stiefel den Halbmond.